Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle zur Freitag-Nacht-Ausgabe. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio Freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder Mail domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Alke. Hallo Alke. Hallo, Nacht. Ja, 34 bist du. 34 bin ich und ich rufe aus München an. Ach, das ist ja prima. Das hören wir gerne. Ja, aber ich bin gebürtige Kölnerin und von dem her kenne ich dich von den Anfängen her. Und sehr gut. Weswegen das Studium hat mich nach... Das Studium hat dich nach München verschlagen. Genau, das Studium hat mich nach München verschlagen und seitdem lässt mich die Stadt nicht mehr los. Und richtig Oktoberfest schon gefeiert? Ich war noch nicht da, weil ich krank war, aber ich werde morgen gehen. Samstagabend, Freunde von mir haben einen Tisch in der Fischersboni. Ah. Und ich besitze auch einen Dirndl. Ich war ja noch nie auf dem Oktoberfest, muss ich gestehen. Kann man das so ein bisschen mit unserem Kölner Karneval vergleichen? Das fragen die Leute immer, ob man das mit dem Karneval vergleicht. Ja, kann man nein, kann man nicht. Kann man nein, nicht? Kann man nein. Du, bei uns in Köln, also ich sag jetzt mal, in Köln beim Karneval, die ganze Stadt feiert, ja. Ja. Und hat Spaß. Ja. Und, ne, ist fröhlich. Und da sind die Leute schon einfach fahren aufs Oktoberfest. Und es ist halt auch, es ist ein Volksfest von einem König initiiert zu seiner Hochzeit. Ja. Und es kommt mir manchmal so ein bisschen vor wie Spiele fürs Volk. Ach so. Und das ist nur zentriert auf die Wiesen, ne? Rede ich jetzt mal so nach, was ich im Fernsehen immer so sehe. Genau, es ist zentriert auf die Wiesen. Und der Karneval ist natürlich auch eine politische Institution. Ach, Karneval ist alles hier in Köln. Genau. Ne? Ich habe immer, als ich nach Köln gekommen bin, habe ich am Anfang auch damit nicht viel anfangen können, bis ich dann irgendwann das sehr sympathisch fand, dass eine ganze Stadt kollektiv ausrastet, von jung bis alt, von gebildet bis ungebildet. Das war mir dann sehr sympathisch. Aber wir wollten gar nicht über Karneval und München reden, sondern über was? Über was? Ich wollte drüber sprechen. Ich habe vor 3,5 Jahren meine schwerbehinderte Mutter zu mir nach München geholt. Die ist aber auch eigentlich Kölnerin. Ja. Und pflege meine Mutter hier in München. Schwerbehinderte Mutter? Wie schwerbehindert ist deine Mutter? Was hat sie? Die ist körperlich schwerbehindert, mittlerweile zu 100%. Die hatte Polio als Kind. Ist also auch schon ein bisschen älter, also auch schon über 75. Kinderlähmung? Genau, und hat halt mittlerweile auch 2 gelähmte Beine, konnte früher zwar laufen, hat halt gehumpelt und war aber trotzdem ihr Leben lang Vollzeit arbeiten und hat mich alleine großgezogen. Mhm. Und dementsprechend hat sie natürlich Raubbau an ihrem Körper getrieben und ich sag mal, die Rechnung, die muss sie jetzt oder die trägt sie jetzt. Ja, wo ist der Vater? Den habe ich erst ein halbes Jahr vor seinem Tod kennengelernt. Der wollte sich nicht um mich kümmern. Ach so. Und es gibt keine... Das ist aber eine andere Geschichte. Ja, okay, ich wollte nur abklären, was da los war. Und es gibt auch keine Geschwister. Keine Geschwister. Allein. Das heißt, deine Mama hat dir ganz viel gegeben früher. Genau. Und genau. Du wärst vielleicht nicht die Frau, die du heute bist, wenn deine Mutter nicht so viel geopfert hätte für dich. Ja, das glaube ich, das sowieso. Ja. Und das ist jetzt auch der Grund, weswegen du sagst, dann gebe ich ihr das jetzt zurück. Genau. Genau, das ist der Grund. Also man muss noch kurz zur Vorgeschichte. Ich bin mit 17 von zu Hause ausgezogen, weil ich mich mit meiner Mutter so während der Pubertät nicht wirklich gut verstanden habe. Also als ich in der Pubertät war, kam sie halt in die Wechseljahre und dass das dann natürlich knapp zwischen zwei, sag ich mal, Dickköpfen war dann auch ziemlich klar. Genau. Und vor 3,5 Jahren habe ich dann festgestellt, dass sie alleine in Köln nicht mehr leben kann. Ja. Also das ist einfach. War das denn für deine Mutter auch eine ältere Dame? Nicht schwierig dann aus Köln, sie hat dann wahrscheinlich ja sehr lange hier gelebt, danach in eine ganz andere Stadt zu gehen? Ja, natürlich, Köln ist Heimat und wird immer Heimat bleiben. Sie wird sich in München nie zu Hause fühlen, weil sie auch nicht weiß, wo soll sie denn hin, selbst wenn sie mit dem Taxi fahren würde. Es was anderes, ob sie irgendwie nach noch mit bis zum Goldenen Kappes fährt oder so. Ja. Da hat sie ihre Ecken, wo sie hinfährt. Mhm. Das hat sie natürlich in München nicht. Jetzt muss man sagen, sie hat aber auch kein soziales Netzwerk in Köln. Mhm. Also von wegen Freunde oder so, das gab es halt auch nicht. Wie sieht denn die Pflege aus? Wie stark bist du da eingebunden? Also ich habe es geschafft, in München eine bezahlbare Wohnung bei mir in der Nähe zu finden, wo gegenüber ist die Apotheke, Unternehmen der Metzger, Unternehmen der Supermarkt. Das ist also wirklich alles in unmittelbarer Nähe, in der Nähe vom Englischen Garten. Und dort lebt sie alleine und sie schafft es auch. Also jetzt ist gerade so der Punkt, wo mir klar wird, dass sie es vielleicht doch nicht mehr so schafft. Zumindest zu Hause alleine. Was musst du denn, also ihr wohnt nicht zusammen, eine Wohnung, wie du gerade gesagt hast, was musst du denn für sie machen? Alles. Also ich habe jegliche Vollmachten von Mietangelegenheiten, Bankangelegenheiten. Also es hat fast 1,5 Jahre gedauert, bis ich die Pflegestufe bei der Pflegekasse oder bei der Krankenkasse dann fast durchgeklagt habe. Also der letzte Schritt wäre dann wirklich das Sozialgericht in Münster gewesen. Mhm. Also alles. Meine Mutter macht nichts dergleichen. Also von Einkaufen, einfach alles. Aber sie kann sich in der Wohnung im Rollstuhl so bewegen oder liegt sie immer im Bett? Nee, sie liegt nicht im Bett. Sie schafft es auch zu laufen. Also sie hat unglaublich kräftige Oberarme. Also sie hat richtig Muskeln. Mhm. Ich muss dazu sagen, meine Mama ist nur 1,50 Meter groß und wiegt aber 110 Kilo. Mhm. Und dementsprechend ist das natürlich schwierig. Also in der Wohnung kann sie sich noch so ein bisschen hin und her bewegen, das schafft sie. Genau, das ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit einer kleinen Küche, wo man sitzen kann. Ja. Und manchmal schafft es halt. Ja, also einkaufen musst du machen, putzen musst du machen, den ganzen Schreibkram, den man so erledigen muss, musst du machen. Genau. Kochst du ihr auch oder kann sie das noch alleine? Das macht sie weitestgehend alleine, wobei ich halt schon auch so einkaufe. Also das sind dann auch, muss ich gestehen, viele Dosensuppen dabei oder eben halt dann viele Nudeln mit Pesto-Soße, halt Kartoffeln und viele Eier. Also meine Mutter isst, glaube ich, 10 oder 15 Eier in der Woche. Das ist auch nicht so gesund, aber ein anderes Thema. Anderes Thema. Ja, aber so die Körperpflege und das, diese ganzen Sachen, das kann sie noch alleine? Nicht immer. Also es ist halt, das Problem ist halt, wenn meine Mutter aufsteht, dann muss sie sich halt anstrengen. Und wenn man halt gerade auf die Toilette muss, also meine Mutter ist Harn- und Stuhlinkontinent. Ach, das auch noch. Genau, und also weitestgehend, naja, man wäscht, also es laufen halt 2 Waschmaschinen am Tag und sowas kriegt sie weitestgehend. Ich habe ein Pflegebett mittlerweile und ich habe auch ein extra breites Pflegebett bekommen von der Krankenkasse. Und es kommt und aber niemand. Badewannenlister. Ja, aber es kommt niemand, der noch dir ein bisschen hilft bei der Pflege. Also ich habe keinen Pflegedienst, also ich habe hier in München einen sehr, sehr netten, guten Verein, die zur Integration von schwerbehinderten Menschen ins öffentliche Leben eigentlich da sind. Die machen vormittags Schulbegleitung für behinderte Kinder und nachmittags machen die halt so Einkaufsdienste für Ältere, Vorlesen. Die gehen hier so ein bisschen zur Hand dann und genau, da kommt zweimal die Woche einer und die Mama, die helfen mit ein bisschen Einkaufen, Rezept bei der Apotheke einlösen. Ja, so Sachen. Mir ist das wichtig. Das ist mir ehrlich gesagt der soziale Kontakt, dass da einfach jemand ist. Das heißt, wie viele Stunden am Tag bist du bei ihr? Ich bin ungefähr 3-mal die Woche da und wenn ich da bin, dann sind es 4-5 Stunden. Ach so, das ist natürlich eine lange Zeit. Schaffst du das denn alles mit deinem, studierst du immer noch oder bist du fertig mit dem Studium? Ich bin fertig mit dem Studium. Ich habe mittlerweile eine künstlerische Stelle bei mir an der Uni, also eine halbe Stelle. Mhm. Man könnte auch sagen, einfach als Dozentin. Mhm. Bin freiberufliche Kamerafrau. Ja. Und habe halt auch noch ein paar eigene andere Projekte. Ja, aber bin politisch aktiv, sitze bei uns in der Hochschule im Senat und im Hochschulrat. Ja. Schaffst du das denn überhaupt dann noch, deine Mutter so zu betreuen, wie es nötig ist? Ja, das schon. Also ich habe jetzt zusätzlich noch eine Putzfrau engagiert, die zumindest zweimal alle 2 Wochen kommt. Das dauert dann auch 3-4 Stunden. Das ist zwar teuer, aber den Luxus gönne ich mir jetzt einfach, weil das war, also da gehe ich mit meiner Mutter lieber irgendwie eine Stunde ums Haus spazieren als. Das geht noch. Man kann mit ihr spazieren schon gehen. Nee, ich habe über eine Stiftung habe ich so einen Elektroscooter gekauft. Du bist aber eine tolle Tochter und hast sehr viel gemacht und machst sehr viel für deine Mutter. Finde ich sehr toll. Für ein Kompliment, muss ich sagen. Ja, meine Mama hat ja auch viel Flirt ja, für mich gemacht. Ja, aber das sehen ganz viele Kinder nicht, wenn sie erwachsen sind. Dann vergessen die das, was die Eltern getan haben. Was sagt denn so deine Mama zu dir? Freut sie sich, dass sie dich hat? Ja, also sie freut sich total, dass sie mich hat. Das kann sie zwar jetzt nicht, also meine Mutter ist ein wahnsinnig lebensfroher Mensch. Also man muss sagen, sie ist mittlerweile auch stadtbekannt, könnte man sagen. Zumindest in dem Viertel ist sie stadtbekannt. Also ja. Der Friseur winkt aus dem Laden zu ihr zu und der neben der Reinigung fragt, wie es ihr geht. Aha, und ne, die aus der Apotheke bringen ja auch schon mal dann die Medikamente vorbei und so. Ja. Also das ist viel Organisationstalent geht das. Eine freundliche, rheinische Frohnatur ist sie. Mhm. Kann man so sagen. 75, ne, hast du gesagt, ist sie alt. 77 ist. 77 schon. Mhm. Genau, 77 ja. Ist. Genau, eine rheinische Frohnatur und einfach jemand, also man muss sagen, jede Bewegung tut ihr weh, also hat sie Schmerzen. Mhm. Es dauert auch mit ihr, wenn ich mit ihr das Haus verlassen will, dauert es einfach 2 Stunden, bis ich sie angezogen habe, Schuhe an, bis man runtergefahren ist. Das ist aber alles zurückzuführen auf die Grunderkrankung, die du gerade beschrieben hast. Oder hat sie im Moment auch zusätzlich noch eine akute Erkrankung? Ist sie... Gibt es eine aktuelle Erkrankung? Also es ist der Großteil ist zurückzuführen auf die Polioerkrankung. Mhm. Man weiß ja mittlerweile, dass viele Polioerkrankte dann an sogenannten Postpolio-Syndrom leiden. Also ja. Ist dann die Lähmungserscheinung noch mehr zu nehmen. Sie hat, ja. hat auch eine Phasalis-Lähmung, also eine halbe Gesichtslähmung. Mhm. Also da gibt es schon, und sie leidet gerade jetzt schwer unter Diabetes und so, wie gesagt, Mensch, Alke, du bist eine tolle Frau und eine tolle Tochter. Nimm das Kompliment einfach mal so an. Ich finde das ganz toll und schön, dass du uns das mal erzählt hast. Das finde ich sehr vorbildlich. Das muss man auch mal hier erzählen. Das habe ich so ein bisschen, glaube ich, auch von meiner Mutter, dass man, glaube ich, die Dinge so nehmen muss, wie sie einem begegnen. Genau. Und was hat sie immer gesagt? Man muss einfach das Beste draus machen. Ja, mehr genau. Haben wir nicht. Schön, dass du angerufen hast. Schöne Grüße nach München. Viel Spaß, wenn du noch feiern gehen solltest. Ja, heute nicht mehr, wie gesagt. Morgen. Heute nicht mehr, natürlich. Ich bin heute Morgen um 8 unterwegs. Und schöne Grüße an deine Mama. Ja, mache ich. Alles Gute, Alke. Ja, ebenso. Tschüss, danke schön, tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer. Und hier ist Sandra, die ist 34. Guten Morgen, Sandra. Hallo, Domian, grüß Sandra. Dich. Weswegen rufst du an? Ach, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Vor knapp 3 Wochen... hat mein Mann mich verlassen. Nach wie vielen Jahren? 16 Jahre, davon 15 Jahre verheiratet. Kinder? Ja, eine 15-jährige Tochter. Hm. Ja. Warum hat er dich verlassen? Also er hat erst mit unserer Tochter gesprochen. Und dann kam er ins Schlafzimmer, wir müssen reden. Da hat er mir eben erzählt, dass er keinerlei Gefühle mehr für mich hat. Und es würde schon länger gehen. Hast du das gemerkt vorher? Naja, ein bisschen komisch war er ab und zu schon. Da habe ich versucht, mit ihm zu reden und dann hat er aber auf die Arbeit geschoben und Stress. Mhm. Ja. Dann sagte er, es sind keine Gefühle mehr da. Genau, nach so vielen Jahren. Was antwortet man da? Wie reagiert man da? Wie hast du reagiert? Ich bin ausgeflippt. Ich bin ja auch krank. Was hast du? Psychisch, Depression, Angst- und Panikattacken, sowas. Und da bin ich zusammengebrochen, da musste auch noch der Notarzt kommen, da bin ich in die Klinik gekommen. Mhm. Und dann ist er schon mit zu ihr und hat bei ihr übernachtet. Also es gibt eine Freundin? Ja. Das wusste ich noch nicht. Er hat wie lange schon eine Freundin? Das weiß ich leider nicht. Das tut auch nichts zur Sache, war die Antwort, weil ich wollte es natürlich wissen. Natürlich. Und er hat es ja auch nicht von sich aus mir erzählt. Ich habe es ja so lange gebohrt, bis er gesagt hat, ja, er hat eine kennengelernt. Also, so weit ging das Gespräch dann doch noch fort, bis du dann in die Klinik kamst? Ja, weil ich habe ja nicht locker gelassen. Und ich denke mal, ich habe für den alles gemacht. Mhm. Angefangen von Schulden über alles. Da bin ich eigentlich in dem Recht, dass ich wenigstens eine Erklärung bekomme. Mhm. Ja, aber jetzt hast du die Erklärung, dass er sagt, da sind keine Gefühle mehr. Und du hast die Erklärung, da ist eine andere Frau. Das ist super bitter und verletzend. Ja. Ja. Das heißt, er wohnt jetzt schon bei der Frau? Nein, aber zurzeit ist er immer dort, weil wir sind jetzt dabei, die Wohnung aufzulösen. Ja. Und das Schlimme ist, unsere Tochter, ich habe das Gefühl, da hat die auf seine Seite gezogen. Die hatten früher nicht so ein Verhältnis. Und jetzt auf einmal macht er einen auf Big Daddy. Mhm. Da ist er der Beste. Und meine Tochter hat einen Freund und die wollte, dass der mit einzieht bei mir. Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Mhm. Weil bei dem Jungen auch schwierige Verhältnisse sind und naja. Wie ist denn so die Stimmung? Ihr löst die Wohnung auf. Das heißt, dann ist der immer wieder bei dir in deiner Wohnung, in eurer Wohnung. Da muss man reden miteinander. Ja, zur Zeit nicht. Der kommt nur, wenn Post da ist und wenn die Mietverträge sind. Davor graut es mir schon, wenn wir dann hier die Wohnung auflösen. Ach so. Das heißt, du musst auch in eine andere Wohnung gehen? Oder ja, kannst du die übernehmen? Nein, ich stehe eigentlich vor nichts. Ich kriege ja nur Rente und dann Sozialhilfe und ich stehe vorm Nichts. Meine Tochter geht mit zu ihm. Das ist schon entschieden, definitiv. Ja, weil sie eben machen kann, dort habe ich das Gefühl, also die will jetzt ihre Vorteile auskosten. Zieht er denn ganz alleine erstmal in eine Wohnung oder zieht er gleich mit der Frau? Mit der Tochter. Ja, das hast du gerade gesagt. Zieht er denn auch mit seiner neuen Freundin in die Wohnung? Seine Aussage ist nein, aber das ist meine größte Angst. Ja. Wobei jetzt immer ganz hart gesagt, Sandra, wenn alles jetzt so ist, wie es ist, ist das auch egal, ob er mit der Freundin in der Wohnung wohnt oder nicht mit der Freundin. Hm. Aber ich liebe den eben immer noch. Wie bitte? Ja, das ist das Problem wahrscheinlich. Ja, weil ich kann nicht 16 Jahre einfach wegschmeißen. Ich war 18, als wir zusammengekommen sind. Ich glaube ja, wenn man so eine Trennung dann erlebt, heißt das ja nicht, dass man die letzten 16 Jahre wegschmeißt. Das waren ja dann vielleicht auch sehr gute 16 Jahre. Nur diese 16 Jahre sind vorbei. Aber sie werden ja deshalb nicht minder wertvoll. Ja, aber ich fühle mich eben jetzt richtig mies und das Schlimme auch noch, wie gesagt, meine Tochter will mit zu ihm und ich bin dann ganz alleine. Mhm. Und ja, das ist natürlich ein doppelter Schmerz, wenn die Tochter auch noch weg ist und ja. Hat er das ganz klar gesagt, dass er keine Gefühle mehr hat, aber hat das ganz endgültig gesagt? Ja, leider. Da ist nichts mehr. Gar nichts mehr. Hat er so gesagt? Ja. Und wo ich dann in der Klinik war, ich war ja fertig, da habe ich ja auch ihn noch angerufen. Ich sage, was soll das? Ich liebe dich, ja Pech, ich dich aber nicht. Also wir haben auch versucht, also wir sind uns eigentlich einig, dass wir keinen Krieg wollen, aber so wie er jetzt in der letzten Zeit mit mir redet, so als wenn ich wegen der Wohnung frage, das geht doch dich nicht an. Ja. Zum Beispiel solche Äußerungen und ach, ich weiß nicht. Wie trittst du denn so an ihn heran? Schreibst du ihm noch Liebesmails oder Briefe oder so? Nein, das verkneife ich mir. Mhm. Das verkneife ich mir. Glaubst du, dass ihn das nervt, dass du eigentlich immer noch mit ihm zusammen sein möchtest? Bestimmt. Mhm. Aber ich sage in letzter Zeit nichts mehr. Ich bin ja auch, also ich versuche nach außen hin so, aber dann abends eben im Bett, dann heule ich viel. Natürlich. Das Schlimme ist ja, ich habe ja auch gemerkt, dass wenn ich meine Tochter was gefragt habe, die ist ja richtig aggressiv geworden, ich soll sie nicht ausfragen und ich habe auch gemerkt, dass sie mich belügt und das ist für mich auch noch schlimm, ne? Vielleicht ist es jetzt gar nicht so schlecht, obwohl das heftig für dich ist, dass die Tochter auch erstmal mit zu ihm geht. Sie ist zwar weg von dir, aber das hat auch die Chance, dass sich das zwischen euch etwas beruhigt und dass sie dann nicht so zwischen die Fronten gerät. Ich glaube, Herr Sandra, dass das wehtut, ist ja ganz normal. Das ist ja eine große Lebensniederlage, wenn man so vor den Kopf gestoßen wird von dem Partner. Ja, vor allen Dingen, wir haben ja eine Woche bevor er mir das gesagt hat, haben wir ja noch miteinander geschlafen und da hat er mir noch gesagt, ich liebe dich und da habe ich ihn gefragt, warum hast du das zu mir gesagt und warum haben wir uns noch geliebt, körperlich? Darauf und da war die, wie bitte? Ja, ich wollte gerade sagen, darauf wusste er keine Antwort, oder doch? Doch, der hat gesagt, damit es kein Theater gibt, das war der nächste Schlag ins Gesicht. Das ist ja ganz schlimm. Ja. Und ich bin nun eben ganz alleine auf mich gestellt. Ich habe meine Eltern zwar, meine Freunde. So, Sandra, jetzt sag ich dir mal was. Auch so hart das ist, jetzt musst du dich darauf einstellen, dass du von diesem Mann wegkommst. Ich würde mich jetzt innerlich absolut versuchen zu zwingen, nicht da in irgendwelche sentimentalen Gedanken hineinzurutschen. Von wegen, ich liebe ihn doch noch und es war doch so schön und so. Nee, vorbei, aus vorbei. Hm. Der will dich nicht mehr. Ich weiß, aber meine Hoffnung ist vielleicht, dass er irgendwann mal einsieht, aber das ist ja wieder, meine Eltern sagen auch, ich soll mir jetzt hier nicht vormachen, aber ich ertrage es sonst nicht anders. Ja, also das Klügste ist natürlich, ist, wenn du tapfer bist und diese Sache mit der Wohnung und alles, was man so an Formalitäten zu regeln hat, wenn du das abwickelst. Ja. Sei sachlich freundlich zu ihm, aber mehr auch nicht. Sei nicht vorwurfsvoll und sei nicht anhänglich. Sei einfach neutral. Ich würde auch die Tochter erstmal, lass sie gehen, die ist auch gerade in der Pubertät, das kann sich in ein paar Monaten oder in einem Jahr schon wieder ganz verändern bei ihr. Und wenn du das für dich nicht alleine schaffst, mit diesem Schmerz und mit der Einsamkeit erzeugt zu kommen, dann such dir von außen Hilfe. Aber wen? Ich bin ja in der PIA. Sagt dir das was? Nee. Das ist psychiatrische Institutsambulanz, weil ich doch die Depression und das alles habe und in vielen Kliniken. Aber dann bist du doch eigentlich in ganz guter Betreuung, oder? Ja, das ist jetzt so medikamentös. Ich habe jetzt nachgefragt wegen Psychotherapie, aber ich kriege keine. Warum, weiß ich nicht. Das sprechen wir erst die Woche. Aber irgendwie bin ich doch der Meinung, ich brauche das ganz dringend. Das finde ich allerdings auch. Das meinte ich letztendlich auch mit Hilfe. Dass du einfach einen Ruhepol hast in deinem Leben, wo du hingehen kannst, wo du alles besprechen kannst. Und wo du auch trainieren kannst, dich von ihm zu lösen. Ja. Denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn du dich jetzt weiter und immer wieder reinsteigerst, dass du ihn zurückhaben willst. Ja. Das ist das Schlimmste. Damit reißt du nur Wunden auf und damit tust du dir selbst nur schlecht. Aber das ist so unerträglich hier in der Wohnung, wo wir so viel erlebt haben. Und ich weiß, der ist bei der Frau. Ja, ist mir klar. Deswegen ist es gut, wenn du vielleicht demnächst auch du hast ja demnächst auch eine eigene Wohnung, eine andere Wohnung. Ja. Das ist schon mal gut, das ist auch ein Neuanfang. Da habe ich auch schon Angst, wenn ich dann ganz alleine bin und... Ja, wie das dann alles wird. Du musst dir jetzt einfach versuchen, du bist ja eine junge Frau noch, so ein neues Leben zu arrangieren, zurechtzulegen. Das alte Leben ist vorbei. Ich weiß, aber für mich ist gerade alles verloren, was ich liebe. Jetzt wird dich mein Psychologe mal noch beraten, welche Chancen du hast, da doch noch eine Therapie zu kriegen. Ich finde das auch, dass du das nötig hast und das müsste dir eigentlich zustehen. Aber vielleicht kriegst du noch ein paar interessante Infos, die du dann auch für das Gespräch, was du führst, dann verwenden kannst. Ja, das wäre schön, danke. Ja, liebe Sandra, ich bitte dich aufzulegen und du wirst von Henning zurückgerufen. Ja, dann vielen Dank, Domian. Von Herzen alles Gute und viel Kraft und versuche, so weit es irgend möglich ist, nach vorne zu gucken. Ich weiß, das sind immer so Sprüche, aber man muss es trotzdem sagen. Die Zukunft ist ist vorne. Die ist das Leben. Du darfst nicht nach hinten gucken. Das stimmt. Aber es ist alles leichter gesagt als getan, ne? Ich weiß, aber trotzdem muss man es sagen. Okay. Liebe Sandra, alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. 1.24 Uhr haben wir und ich bin verbunden mit Inge. Inge ist 70. Hallo Inge. Hallo Domian. Domian. Domian. Ja, mein Problem ist, ich habe eine 25-jährige behinderte Enkeltochter, die ich alleine betreue, weil meine Tochter krank ist und in Berlin lebt und der Vater sich nicht mehr meldet. Und die Tochter ist krank und lebt in Berlin. Und wo lebst du mit der Enkeltochter? Meine Enkeltochter lebt in der Nähe von Koblenz und ich lebe im Rheinland. Aber da musst du ja ständig nach Koblenz fahren oder wie? Ja. Und das ist eben das Hauptproblem, dass das einfach für mich immer mehr Anstrengung bedeutet und auch finanziell ist das ein Problem. Was für eine Behinderung hat denn die Enkelin? Die leidet am Down-Syndrom. Ah. Sie ist also behindert geboren worden und ist an für sich ein ganz liebenswertes und anhängliches Kind. Ich bin im Grunde die Mutter oder Mutterersatz. Und ich versuche also seit 2008, sie mehr nach Düsseldorf ranzuholen. Wo lebt sie denn da jetzt in Koblenz? Alleine? Nein, nein, sie lebt in einem Heim, ja, vom Landschaftsverband. Mhm. Und da sind die Zustände einfach nur katastrophal. Mhm. Manche Tage, wenn ich da komme, ich fahre also zweimal im Monat, fahre ich dorthin und bin den ganzen Tag dort, dann treffe ich sie entweder nur schlafend an, dass sie also mit depressiver vollgepumpt wird, ja, oder sie hat es einigermaßen überstanden. Ich schaffe es kaum, mit ihr bis zur Cafeteria zu kommen. Oder was ich erlebt habe, das war das Schlimmste überhaupt. Durch die vielen Medikamente hat sie einen Blickkrampf, bekommt sie einen Blickkrampf und ist dann so starr wie ein Brett. Mhm. Kann das Bett nicht verlassen, nimmt nichts wahr und so weiter. Mhm. Und da habe ich sie total verkotet, fast bis zu den Schultern vorgefunden, wie lange sie da drin gelegen hat. Das muss schon lange gewesen sein, denn so viel Ausscheidung kann man nicht an einem Tag schaffen. Lass mich was sagen. Jetzt hat der Landschaftsverband natürlich nicht die Möglichkeit, jetzt eine Stellung zu beziehen in dieser Sendung. Es gibt natürlich auch Einrichtungen des Landschaftsverbandes, die ich auch kenne, die sehr gut geführt werden. Vielleicht aber ist genau dein Heim, das, wo deine Enkelin ist, ein Heim, wo ein großer Missstand herrscht. Das können wir jetzt hier nicht so klären. Aber das muss dir doch, wenn du es so erlebst, das muss dir doch das Herz zerreißen. Das ist es ja gerade. Ich habe sogar einen Anwalt eingeschaltet, die ist auch einfach abgebügelt worden. Also man kann richtig sagen, man wird so behandelt, wie diese kranken Menschen, diese behinderten Menschen. Sie nehmen einen nicht für voll. Ich bin manchmal verzweifelt und ich schaffe den Weg von Koblenz nach Düsseldorf nicht, weil ich fertig bin, wenn ich das sehe. Aber und auch diese anderen Menschen, die hängen sich an mich, weil die auch keine Ansprache haben. Dieses Heim, hat mir der Landschaftsverband sogar gesagt, diese Heime, die also quasi keine anthroposophischen Heime sind, also so Krankenhausheime, die versuchen, den Kontakt zu den Eltern oder zu den Privatpersonen zu unterbinden. Okay, also wir können die Vorwürfe nicht klären, die gegen dieses Heim jetzt erhoben werden. Ja. Wie gesagt, das Heim kann jetzt keine Stellung beziehen. Aber egal, sei es drum. Besteht nicht die Möglichkeit, kannst du nicht alles in die Wege setzen oder in die Wege leiten, dass deine Enkelin in ein Heim, du kommst, du hast gerade gesagt aus Düsseldorf, dass sie nach Düsseldorf kommt, dass sie umverlegt wird. Ich habe ein Heim gefunden, das ist in Wuppertal gewesen, auch ein anthroposophisches Heim. Sie hatten auch da Gott sei Dank gerade einen Platz frei bekommen. Und ich habe mich da sofort hingewandt, bin auch hingefahren, habe mich erstmal vorgestellt, habe die Situation geschildert. Und dann hat der Heimleiter Kontakt mit der Betreuung. Ich habe ja nicht die Betreuung, die steht unter Betreuung von der Diakonie. Die haben dann die Betreuung angesprochen und haben eben gesagt, wir brauchen also denn die Unterlagen, wenn wir diese junge Frau aufnehmen. Und dann habe ich von diesem Heim nichts mehr gehört. Und da habe ich gesagt, was ist passiert? Sie wollten doch sofort zurückrufen, wenn Sie mit der Diakonie gesprochen haben und so weiter. Und da sagte mir, die waren also unwahrscheinlich herzlich, freundlich, was man in diesem Haus gar nicht vorfindet. Mhm. Und das war für mich schon so ein Aufatmen. Und da sagte dieser Heimleiter ganz kalt, wir werden Ihre Enkeltochter nicht aufnehmen, aber nicht, weil Ihre Enkeltochter nicht in unser Haus passt, sondern ihretwegen. Hm. Ich habe fast einen Herzstillstand vergabt. Wieso wegen dir? Verstehe ich nicht. Weil ich da versuche, die Enkeltochter rauszubekommen. Und es gibt natürlich dann auch Diskussionen, und ich habe natürlich auch Also das ist jetzt gezeigt, dass eben das und das alles im Argen liegt, denn sie werden nicht unterhalten. Sie haben keine Ansprache. Okay, ich habe es verstanden, dass für dich das ein großer Missstand da ist. Jetzt lass mich doch mal zu der Geschichte fragen. Ja. Deine Tochter lebt in Berlin, also die Mutter dieses Kindes, und ist selbst erkrankt. Was hat sie? Die leidet am Borderline-Syndrom. Das heißt, die kann sich selbst darum nicht wirklich kümmern. Nein. Die Betreuung hat eben einen Vormund. Ja. Ja. Mhm. Und der Vater, da wolltest du am Anfang was zu sagen, das habe ich nicht gerade richtig mitbekommen. Was ist mit dem Vater des Kindes? Die Eltern sind ja geschieden und der Vater ist in einer neuen Beziehung und kümmert sich da nicht mehr drum. Ja. Stehst du denn jetzt so ganz alleine mit diesem Fall da? Ja. Du hast keinen Menschen an deiner Seite, der dir da fachkundig Rat und Tat gibt? Nein, ich habe keine Familie und ich bin wirklich alleine und im Freundeskreis kann ich das auch schlecht vorbringen. Ich arbeite wirklich alleine und deswegen rufe ich dich jetzt auch an, ob ich durch euch auch vielleicht eine Hilfe bekomme. Mhm. Ich bin am Ende. Ich bin wirklich am Ende. Und wenn ich dieses Kind da leiden sehe, sie liegt manchmal, ich rufe sie jeden Tag an und jedes Mal sagt man nein, sie will dich nicht sprechen oder sie nicht sprechen und sie reagiert gar nicht. Sie ist dann wieder voll gepumpt, voll Tabletten und ist depressiv, tief. Ich muss noch mal was rein rechtlich hast du natürlich keinen Zugriff, weil du nicht weil du nicht der Vormund bist. Ja. Hast du mit diesem Menschen, der die Vormundschaft hat, hast du mit diesem Menschen persönlich schon gesprochen? Das ist ja auch dieser Knackpunkt. Diese Betreuerin ist einfach so entsetzlich. Sie lehnt jedes Gespräch ab. Ich muss mich also dann quasi in dieses Büro reinzwingen. Ich bin täglich sogar angegriffen. Ich habe mit ihnen nichts zu tun. Sie sind nicht die Mutter. Ich habe die Vormundschaft oder ich habe die Betreuung. Verschwinden Sie, hauen Sie ab. Ich habe diese Frau sogar wegen Körperverletzung angezeigt. Da ist nichts bei rumgekommen. Also jetzt könnte mir vorstellen, dass jetzt vielleicht der eine oder andere denkt, Mensch, das ist aber ein bisschen übertrieben. Das kann doch gar nicht so sein. Ja, ja. Aber ich weiß, dass es sowas gibt. Und ich weiß, dass es solche absurden, wahnsinnigen Verwicklungen, so wie du sie jetzt in deinem Fall geschrieben hast, auch in der Tat gibt. Und dass manch einer dann komplett hilflos ist und weiß nicht, was er tun soll. Ja. Ich will dir offen sagen, dass ich natürlich im Moment auch nicht weiß, was man da tun könnte. Ich finde, da müsste ein fachkundiger Mensch, der sich in dieser Materie, das ist auch eine juristische Materie, der sich damit auskennt, der müsste an deiner Seite sein. A, erstmal um dich zu beraten und um vielleicht auch den einen oder anderen Schriftverkehr aufzusetzen und die Gespräche zu führen. Ja, ich habe hier eine Rechtsanwältin gehabt, die für Vormundschaften zuständig ist. Sie hat also einen Schriftverkehr gehabt, der einfach auch restlos, wir haben mit ihnen nichts zu tun, das ist die Großmutter, wir brauchen uns mit ihr nicht auseinanderzusetzen. Aber man könnte ja da anknüpfen, wenn es wirklich diese Missstände in diesem Heim gibt. Das ist ja der Punkt, wo man einen Hebel ansetzen könnte. Inge, ich mach mal Folgendes zum Vorschlag. Ich glaube, dass uns sicher eine ganze Menge Leute jetzt gerade zugehört haben, die sich in dieser sehr differenzierten Materie gut auskennen. Ja. Ich bitte diese Person, uns mal eine Mail zu schicken, wie man da vorgehen könnte. Oder vielleicht habt ihr eine Idee, wie Inge sich weiter verhalten sollte. Ja. Diesen Kontakt stellen wir dann wiederum mit dir her. Das kann ich dir anbieten, weil da sind wir hier auch völlig überfordert und ich sowieso. Ja, nein, das wäre wirklich ein Lichtblick wieder, denn momentan bin ich am Ende. Verstehe. Das ist ein Versuch. Es kann auch sein, dass es nicht funktioniert, aber ich bin eigentlich ganz optimistisch. Ja. Also die Eckdaten haben wir jetzt erzählt. Ja. Du bist die Ansprechpartnerin, du bist die Oma und bitte mailt uns domian@wdr.de, wenn ihr eine Idee habt. Und wir stellen den Kontakt zu Inge her. Das kann ich hier anbieten, Inge. Ich bedanke mich. Ich drücke sehr, sehr die Daumen, dass du schaffst. Und vielleicht reden wir nochmal, wenn irgendetwas geschehen ist mit mir. Ja. Ja? Dann melde ich mich. Sehr gerne. Alles Gute wünsche ich. Ja, danke. Tschüss, ciao. Guten Abend. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50, 1.35 Uhr und 40 Sekunden. Hier ist Andreas. Andreas ist 35. Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen, Domian. Andreas, um was geht's? Ja, es geht einmal darum, ich habe eine gescheiterte Beziehung. Mit ihr war ich also jetzt auch 5 Jahre zusammen und ja, jetzt ist es halt einfach so, dass ich dann halt... Sprich mal ein bisschen deutlicher. Ihr wart 5 Jahre zusammen. Ja, wir waren 5 Jahre zusammen und es ist jetzt auch teilweise so, dass ich dann halt jetzt seit einem Jahr getrennt sind. Mhm. Ja. Wer hat sich von wem getrennt? Sie hat sich von mir getrennt. Ja, warum? Ja, das lag einfach daran, dass ich mich in letzter Zeit häufig auch mich immer zurückgezogen habe, habe dann halt immer im Internet rumgesurft und... Was hast du denn im Internet gesucht? Ja, ich habe mir halt... Sex? Ich muss auch sagen, ich bin ziemlich unerfahren gewesen und ich hatte, das war auch, mit ihr hatte ich auch die ersten Erfahrungen. Ach, mit dieser Frau? Genau, korrekt. Das heißt, du bist bis 30 ungefähr fast Jungfrau? Genau, korrekt. Genau, und das war dann halt tatsächlich so, dass ich dann halt mit ihr dann die ersten Erfahrungen gemacht hatte und ich hatte dann halt auch so ein Bedürfnis, glaube ich, etwas mehr über diese Sachen zu erfahren, habe dann halt auch ein bisschen in diesen Foren etc. auch ein bisschen rumgeforscht und habe versucht natürlich, Dinge mir anzuschauen. Aber in erster Linie ging es jetzt nicht um die Pornos an sich selbst, sondern einfach mal in diesen Möglichkeiten im Internet einfach mal Gegebenheiten zu finden, wo man gewisse Dinge einfach mal sich mal anschaut, guckt, liest. Welche gewissen Dinge meinst du? Was Konkretes? Konkret in dem Sinn einfach, dass man halt auf Seiten geht zum Beispiel und liest zum Beispiel, wie muss man halt in so einer Situation sich verhalten, was sind so wichtige Dinge, die man halt dabei beachten soll, wie man halt einfach so sich rantasten soll. Und für mich war das halt immer so ein bisschen das Problem, dass ich einfach dort unerfahren war. Und das hat sich dann halt immer so ein bisschen dann halt im Internet weiter, wo ich dann halt immer mehr mich damit beschäftigt habe, sich dann halt auch ein bisschen immer mehr ich habe quasi so ein bisschen noch die Spur verloren quasi. Spur verloren heißt, du hast dich... du hast extrem viel im Internet gesurft und dich mit den Sachen beschäftigt und hast deine Freundin vernachlässigt. Ja, genau. Die arbeitet auch viel und wir hatten noch diesbezüglich auch vielleicht ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten, wie auch immer, aber es lag aber nicht unbedingt auch an ihr. Ich kann wirklich keinen Vorwurf machen, es ist immer eine Situation auch von meiner Seite und dann war das halt einfach so, dass ich mich dann halt mit dem Internet beschäftigt habe, habe mir dann Sachen angeguckt, habe mich in Communities angemeldet, beziehungsweise in den Portalen. Hast du dich denn auch real mal mit jemandem getroffen? Nein. Kein real. Okay, soweit kapiert. Jetzt seit einem halben Jahr getrennt. Genau. Und wie fühlst du dich denn heute? Ja, schwierig. Ich bin so ein bisschen durchgewühlt, durcheinander und immer noch. Also ich kann das immer noch nicht so ein bisschen verarbeiten, weil ich auch Dinge getan habe, die vielleicht auch jetzt nicht unbedingt akzeptabel ist. Es ist immer so eine perspektivische Situation natürlich, wie jeder das betrachtet. Ne? Also das, was für mich vielleicht IO ist oder gut ist, kann für sie natürlich abscheulich sein und nicht gut sein. Das heißt im Klartext, du trauerst dieser Beziehung doch noch etwas nach? Ja, natürlich, klar. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Hast du denn noch Gefühle gehabt in der letzten Zeit für deine Freundin? Ja, immer. Also das Gefühlstechnische war ja nicht das Problem. Also ich habe sie immer sehr gerne. Ja, auf jeden Fall. Also das ist nicht die Beziehung. Interessant ist ja immer die andere Seite. Was empfindet denn die andere Seite noch für dich? Ja, die hat natürlich das Problem, dass sie dann denkt, ja, ne, du hast auf Seiten gehört oder Dinge, die ich dann immer, wenn sie mal was gefragt habe, ist dann so, oder wenn sie mich mal dabei irgendwie erwischt, jetzt in dem Sinne nicht unbedingt, aber dass sie dann halt, wenn sie dann mal spontan ins Arbeitszimmer oder in den Raum kam, mit Raum betrat, habe ich natürlich dann immer versucht, dann die schnell bewegen und dann merkt man das. Okay, war sie natürlich enttäuscht, aber meine Frage war gewesen, was sie für dich jetzt noch empfindet? Die ist auch durcheinander, das ist definitiv auch so. Habt ihr denn Kontakt noch miteinander? Ja, klar. Wie oft seht ihr euch? Selten. Selten? Selten. Also jetzt momentan selten, weil da also haben wir einfach jetzt einen Abstand zueinander genommen, weil sie auch die Situation noch besser verarbeiten. Sie will es versuchen zu verstehen und hat auch gesagt, na, ich soll einfach mal schauen, warum das so weit also ging. Und hast du denn jetzt in diesem halben Jahr deine Freiheit genutzt und hast noch mehr Erfahrungen gesammelt in Sachen Sexualität? Nein, also ich habe erstmal versucht, durch einen Psychologen erstmal zu definieren, was suche ich überhaupt? Ist dann diese Portale oder diese Dinge das Richtige gewesen? Ich wollte einfach eine professionelle Hilfe diesbezüglich dann in Anspruch nehmen. Was kam dabei rum? Was suchst du denn? Ja, also ich glaube, man hätte miteinander eher ein bisschen gesprochen, auch wenn es sexuelle Bedürfnisse waren, jetzt nicht auf eigenen Fuß einfach irgendwas gemacht, sondern hätte auch mit ihr vielleicht mal über diese Dinge auch mal mich unterhalten, drüber gesprochen. Was sind das für Dinge? Was sind denn das konkret für Dinge? Was suchst du denn? Ja, ich weiß es einfach nicht. Einfach. Ich verstehe es nicht. Du hast noch bis zum 30. Lebensjahr hast du keinen Sex gehabt. Korrekt. So, dann hast du eine Freundin, mit der du über 4 Jahre zusammen warst. Und hast nur die Erfahrung mit dieser Frau. Da kann man natürlich verstehen, dass du irgendwie neugierig bist, was kann man noch irgendwie alles machen und was gibt's noch auf der Welt. Und dann habe ich einfach mal dann halt, also Spur verloren heißt dann in dem Sinne, dass ich dann halt auch fatal noch zum Beispiel auch Leute kennengelernt habe, die dann ganz auf andere Art und Weise Sachen erleben. Das waren dann halt Menschen, die dann halt als Bärchen Swingerclubs besucht haben oder transsexuelle Transvestiten, die dann halt auch dort in also Portalen waren, mit denen ich auch dann geschrieben habe. Okay, soweit so gut. Also alles klar. Das versteht man, dass man da irgendwie neugierig ist. Und dass man da vielleicht auch dann eine Beziehung vielleicht irgendwann deshalb beenden kann. Ja, aber dann, ich bin ja auch einen Schritt die auch weitergegangen und hab dann halt auch bei diesen Communities dann auch dann zum Beispiel mit dieser Transsexualität mich dann beschäftigt. Ich habe auch das zum Beispiel dann halt auch mal in Anspruch genommen oder ausprobiert. Moment, wie? Du hast Transsexualität? Moment. Ja, du hast dich mit Transsexualität beschäftigt und hast das in Anspruch genommen und ausprobiert. Was heißt das? Das Anspruch hat angenommen heißt, ich habe einfach mal mit den Leuten mich also unterhalten und habe dann ja quasi auch Dinge getan in diese Richtung. Das heißt, ich habe mich dann so gekleidet zum Beispiel. Ach so. Du machst das aber auch kompliziert, Mensch. Also du hast denn schon was gemacht? Du hast dich als Frau verkleidet zu Hause. Korrekt. Ja. Genau. Was hast du denn noch konkret gemacht? Das war's also. Das so konkret, das habe ich dann gemacht. Dann habe ich dann natürlich auch ein paar Bilder hochgeladen. Bist du auf der Suche, dass da vielleicht noch eine ganz andere Identität bei dir ist in Sachen Sexualität? Ich fand das einfach auch die Zeitbeschäftigung. Ich wollte dann halt auch mal was anderes und kann man ja im Prinzip auch verstehen, dass du einfach so ein bisschen rumsuchst und dich erkundigst. So, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt ist aber die Beziehung dadurch kaputt gegangen. Kaputt gegangen, korrekt. Du bist jetzt am Trauern, dass die Beziehung kaputt ist. Sie hat das sehr verletzt offensichtlich oder kam damit nicht mehr so zur Rande, dass du dich darin verloren hast in dieser Such-Cyber-Welt. Was machen wir jetzt? Jetzt kann man ja eigentlich nur abwarten. Jetzt kannst du im Prinzip nur abwarten, ob es nochmal einen Schritt von ihr zu dir gibt oder ob sie letztendlich doch sagt, das geht nicht mehr. Ja, also ich habe auch gesagt, ich will gucken natürlich, dass ich also jetzt nicht einfach so tue, nur Neugier etc. und so was. Ich habe gesagt, ich will auch das professionell auch mal hinterfragen. Mit einem Psychologen darüber sprechen. Du musst aber jetzt nicht so theoretisch rangehen, dass du gleich zum Psychologen gehst. Nein, das ist ja vielleicht auch ein vernünftiges Ding. Also ich fand das auch jetzt von meiner Situation aus auch vielleicht sinnvoll. Und es gibt ja auch manchmal Dinge, wo ich einfach mal mit jemandem drüber sprechen kann, der in diese Richtung das ist ein Sexualtherapeut und ich fände das viel pfiffiger, jetzt sage ich dir mal was ganz Hemdsärmliches. Du bist jetzt frei, du bist in keiner Beziehung. Jetzt stoß dir mal die Hörner ab und sammle mal reale Erfahrungen und red nicht da ständig drüber mit irgendeinem Psychologen. Dahinter bist du klüger hinterher, weißt, was du willst, als wenn du es theoretisch bedenkst. Ja, aber trotzdem, mir tut das auch ganz gut, muss ich sagen, über die Dinge auch mal zu sprechen. Ja. Ich habe ja auch vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen das versäumt. Vielleicht hätte man auch gewisse Dinge auch mal aussprechen sollen, wenn ich irgendwelche Bedürfnisse hätte, weil ich ja genau, die hatte ja Erfahrung schon. Okay, du hast deinen Psychologen, mit dem du reden kannst. Deine Freundin ist quasi in der Warteschleife so ein bisschen. Und du auch. Genau. Das heißt, im Prinzip ist das so ein Zustand, der muss jetzt so eine Weile weiterlaufen. Korrekt. Ne? Bis irgendwas von ihr eventuell kommt als Signal. Und wenn kein Signal kommt, dann war es das halt. Dann musst du dich damit arrangieren. Genau. Mein lieber Andreas, das ist ja eine auch ungewöhnliche Geschichte von dir. Die du uns erzählt hast. Und ich bin ja ungewöhnlich. Dann wünsche ich dir viel Glück und alles Gute weiterhin. Alles klar, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. Hier ist Özlem, 23. Hallo. Ja, hallo, Domian. Ach, das ist eine Frau. Ja. Ach, Julia, mit den türkischen Namen bin ich manchmal nicht so vertraut. Ja, ist nicht schlimm. Ja, ist ein türkischer Name, ne? Ja, genau. Ich habe das auch beim Arzt, dass ich generell als Herr kranker... hallo, Herr Özlem. genau. So, mein Liebe, ja. Schön, dass du da bist. Um was geht's denn? Ja, danke schön. Ja, es geht darum, dass ich vor gut einem Jahr von zu Hause rausgeflogen bin, unter anderem, weil ich lesbisch bin und werde halt von meiner Mutter sehr extrem ausgestoßen. Mein Vater weiß es noch nicht. Mhm. Und also ich denke immer noch nicht, ich weiß nicht, ich habe halt keinen Kontakt zu meiner Familie. Also die Mutter weiß es? Genau, die Mutter weiß es. Und die Mutter hat dich mit meiner Ex-Freundin erwischt. Ach, und die Mutter hat dich rausgeschmissen? Nein, mein Vater hat mich rausgeschmissen. Aber er weiß doch... Er weiß nicht, dass ich lesbisch bin, aber meine Weltansichten und mein Lebensstil haben nicht zu seinem gepasst. Was gefällt ihm denn nicht an deinen Lebenseinsichten, abgesehen von der Sexualität, die er gar nicht weiß? Die Sexualität kann er sich erahnen, das hat er halt schon vor Jahren irgendwie quasi gemerkt. Und ansonsten ist es halt, es fängt halt bei Kleinigkeiten an, wie irgendwie mal ein Bier trinken oder so, wenn man mit Freunden unterwegs ist und dann halt dementsprechend mit einer Bierfahne nach Hause kommen oder sowas, das ging halt gar nicht, das war halt ein absolutes Tabu oder auch generell die Uhrzeiten, wo ich nach Hause kam, weil es ihm halt einfach zu spät war, wenn ich dann irgendwie mal um 12 nach Hause kam mit 22 und ja. Das klingt und du wirkst sehr selbstbewusst. Ja, kriege ich von sehr vielen Leuten gesagt, ja, dass ich halt... Finde ich sehr toll, mir gefällt das, aber das ist wahrscheinlich genau das, was dein Vater nicht will. Ja, das habe ich halt auch. Ich habe halt natürlich auch mit vielen Freunden drüber gesprochen und so weiter. Und meine beste Freundin, die mich jetzt halt auch, die ich seit der Ausbildung kenne, die meint halt auch, quasi als Trost, vielleicht aber auch natürlich ein Fünkchen Wahrheit mit drin, dass meine Eltern wahrscheinlich nicht drauf klarkommen, dass ich halt einfach, ich sag mal, charakterlich stärker bin, als sie es vielleicht sind. Mhm. Also und, das ist eine türkische Familie, aus der du kommst? Genau. Eine sehr traditionelle Familie? Genau. Okay, dann bist du natürlich ein Außenseiter in der Art, wie du wahrscheinlich genau. bist. Gibt's genau, das schwarze Schaf der Familie. Genau, ganz genau. Gibt es noch viele Geschwister? Ich habe zwei kleine Brüder noch, die sind halt noch sehr, sehr jung. Also der mittlere, der müsste jetzt 14 sein und der jüngere ist 13. Bist du deinen Eltern zu westlich und zu deutsch vielleicht? Genau, ja. Also da kam dann halt immer der Spruch, ja, du bist viel zu sehr eingedeutscht und du bist Türkin, vergiss das nicht. Also solche Sprüche habe ich halt tagtäglich bekommen. Das ist ja schon absurd, wenn man das als Vorwurf hört, ne? Du bist eingedeutscht, wenn du in Deutschland lebst. Ist ja absurd. Genau. Du sollst deine Wurzeln nicht vergessen und die Wurzeln auch ehren, aber du lebst jetzt mal hier und bist so, wie du bist hier. Und darum geht's doch. Genau, ja, ich habe halt auch immer gesagt, Leute, ich bin hier geboren, ich kenne die Türkei nur aus dem Urlaub, alle zwei Jahre mal sechs Wochen, aber ich lebe hier und dementsprechend ist es halt eigentlich, liegt es auf der Hand, dass irgendwo, so sollte es zumindest im Idealfall sein, dass man halt natürlich auch die Kultur des Landes, in dem man lebt, halt auch annimmt. Natürlich. Und dass man halt nach den Werten dann halt auch lebt, weil ich sag mal, die deutschen Werte sind ja nicht verkehrt. Ja. Und dementsprechend war das halt für mich, es fing in der Pubertät schon an, dass es halt eigentlich immer so eine Zwiespalt zwischen den beiden Welten war. Gab es denn sowas bei dir auch, dass man dich, war das so traditionell in der Familie, dass man dich schon vorgesehen hat, irgendwie mit wem du mal verheiratet werden sollst? Nein. Nee, soweit nicht. Gott sei Dank nicht, nein. Ja. Also da waren meine Eltern dann in der Hinsicht, ich sag mal jetzt nicht ganz so, wie man es vielleicht im Kopf über türkische Familien hat mit dem Versprechen oder sowas. Also sowas war halt auch absolut tabu. Also da hat mein Vater halt mir auch die freie Wahl überlassen, sag ich mal. Jetzt weißt du, deine Mutter weiß jetzt, dass du lesbisch bist. Genau. Hat die da sich verbal zu geäußert, wie sie das findet? Also in dem Gespräch, wo ich mich quasi geoutet habe, hat sie ganz perplex gefragt, warum. Das war halt so ihre erste Reaktion, warum ich denn lesbisch bin. Und was will man da großartig klären? Ich bin halt so, ich kann da halt nichts für. Ja. Und in der zweiten Reaktion war es dann halt so, ist okay, du bist meine Tochter, ich liebe dich trotzdem. Und in der letzten Reaktion, also wirklich in der endgültigen Reaktion, war es halt einfach so, weil ich bin ja halt, wie gesagt, von zu Hause raus. Dann hatten wir beim Jugendamt ein Gespräch mit meiner Mutter und da kam dann halt nur der Spruch, du kannst nicht meine Tochter sein, du bist nicht meine Tochter, melde dich bitte nie wieder. Also bitte hat sie nicht gesagt, sie hat eher geschrieben, aber das war dann halt so die endgültige Reaktion. Es war dieses Jahr im Februar und seitdem ist nichts mehr. Überhaupt keine Verbindung nach Hause. Das muss doch dir sehr wehtun. Definitiv, definitiv. Wie war denn das Verhältnis früher, so abgesehen von so Reibereien, die man immer in der Familie hat, so grundsätzlich zu deiner Mutter? Grundsätzlich war es eigentlich so, dass ich sehr ungern nach Hause gegangen bin, halt aufgrund dieses Gefühls, man halt das schwarze Schaf ist. Aber nichtsdestotrotz habe ich halt immer versucht, den Kontakt halt insofern aufrechtzuerhalten, dass man halt irgendwo immer noch nicht vergisst, sag ich mal, dass man halt eine Familie ist. Aber sag mal, das ist ja halt nicht so nach wie vor ein wahnsinniges Tabu, Homosexualität in genau. türkischen Familien oder muslimischen Familien. Ich weiß so ein bisschen was über schwule Jungs aus dem Bereich, was die für ein Martyrium ertragen müssen, weiß aber ganz wenig über Lesben. Gibt es viele offen lebende muslimische Lesben? Mittlerweile lerne ich immer wieder mehr und mehr muslimische Lesben kennen. Mhm. Wobei muslimische Lesben nicht in dem Sinne, sondern das sind Lesben, die aus muslimischen Familien kommen, aber meist selber, ich sag mal, atheistisch oder agnostisch eingestellt sind. Aber gut, aber die Wurzeln zumindest haben, ne? Genau, die Wurzeln zumindest haben, halt auch in diesen Verhältnissen, sag ich mal, leben. Ist der Bann, mehr oder weniger auch, ist der Bannstrahl von den Familien auf schwule Jungs härter und schärfer als auf lesbische Mädchen? Ja, also schwule Jungs, also ich meine, das fängt eigentlich damit an, dass man, man beleidigt Männer viel öfter mit dem Schwulsein, sag ich mal, als Frauen. Bei Frauen ist das halt eher so, dass man sich erst gar nicht outet in der Familie, sag ich mal. Zumindest habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, sondern dass man das halt eher heimlich auslebt und letztendlich dem Druck dann irgendwann, also ich selber habe halt auch versucht, nicht lesbisch zu sein, sag ich mal, weil man halt unter so einem gewissen Druck lebt, aber es wird halt nicht offen ausgelegt, nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall sehr, sehr hart. Aber man wird halt nicht so hart beschimpft und ausgestoßen, sag ich mal, wie bei Männern. Das heißt das also doch für dich wahrscheinlich, du hast jetzt keinen Kontakt mehr zu deiner Familie. Die meisten türkischen Familien oder türkischstämmigen Familien haben viele Verwandte und es ist ein ganzer Clan von Menschen rundherum. Mit denen hast du auch keinen Kontakt mehr? Ich habe jetzt vor kurzem zu meiner Tante und zu meiner Cousine zweiten Grades wieder Kontakt aufgebaut. Die wissen das auch. Die haben auch meine damalige Freundin, also ich habe mich vor 4 Wochen von meiner Freundin getrennt, und die haben halt meine damalige Freundin noch kennengelernt, ist auch ganz frisch, sag ich mal, aber die selber sind halt auch die Außenseiter unserer Familie. Ach so, das heißt, ach so, dann passt. Wir haben dann quasi unter uns so einen Clan gegründet, sag ich mal. Verstehe, die Außenseiter haben sich gefunden. Wenn dein Vater das erfährt, von wem auch immer, vielleicht von deiner Mutter oder irgendwie über andere Leute, was glaubst du, was der sagt und denkt? Ich weiß es nicht, ich kann es halt ganz, ganz schwer einschätzen, weil er hat mir, bevor ich ausgezogen bin, schon mal einen Spruch gedrückt, dass wenn ich halt jemals ausziehen würde und ich im Dreck landen würde, dass er mich nicht mal anspucken würde, weil ich ihm so wenig wert bin. Das heißt, ich kann das absolut nicht einschätzen, wie er jetzt momentan reagieren würde, nachdem ich halt raus bin, wenn er es wüsste. Also wenn ich damals, als ich noch zu Hause gelebt habe, wenn er es damals rausgefunden hätte, es wäre, ich sag mal, sehr, sehr unangenehm ausgegangen. Hätte der dich geschlagen? Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Die Frage kann ich dir leider nicht beantworten, aber ich tendiere ja. Also alles sehr krass und sehr hart. Tut mir sehr leid für dich, weil das ist natürlich schlimm, eine Familie zu verlieren. Das ist immer schlimm. Definitiv, ne? Ja. Aber ich sag nochmal, ich bewundere dich. Ich bewundere dich wirklich sehr, dass du so selbstbewusst da dein Ding durchziehst. Ich habe ja schon mit so vielen Leuten gesprochen, auch mit Mädels oder mit schwulen türkischen Jungs, die Angst haben und die sich verstecken. Und du bist ja ein richtiges Kraftpaket. Das ist ja super. Ja, war ich mal. Also mittlerweile ist es ein bisschen abgeklungen, sag ich mal, so aufgrund der ganzen Situation. Aber du bist, du bist, sage ich dir, insofern finde ich es auch gut, dass du hier angerufen hast, du bist auch ein Vorbild für andere Mädels in deiner Situation, dass du dein Ding durchziehst und dass du mutig bist, das durchzuziehen. Ja, ich hoffe. Insofern war der Auftrag hier sehr super und sehr wichtig. Ja, es ist halt einfach das Beste, dass man sich auslebt und halt auch wirklich für seine eigenen Interessen, für seinen eigenen Charakter auch kämpft, weil es nützt halt nicht, das zu unterdrücken. Ja, absolut. Das ist halt das Schlimme. Ja. Özlem, meine Liebe, schön, dass du angerufen hast. Viel Glück wünsche ich dir bei allem, was du tust. Vielen, vielen Dank. Alles vielen, Gute. Vielen Dank. Tschüss. Schönen Morgen noch. Dankeschön, tschüss. Und hier ist der Hendrik und der ist 40. Guten Morgen, Hendrik. Hi. Hendrik, um was geht's? Um ein Thema, das du schon in dieser Woche hattest, Thema im Bett und ums Bett. Und da fiel mir ein, dass ich, also ich musste erstmal schmunzeln, weil ich zu diesem Thema erstmal dachte, ich gar nichts beizutragen habe. Ja. Und einen Tag später fiel mir dann doch so eine Geschichte dabei ein, die eigentlich wirklich genau das trifft, was du was diese Themennacht ja halt, ne, aufgestellt hatte, ja. Im und ums Bett. Genau, ich bin gespannt. Ja, das, also ich weiß nicht, ich habe in dem Zusammenhang jetzt von einem Team irgendwas mit Klarträumen gehört. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Stichwort für mich ist, jetzt in Zukunft mal zu recherchieren, aber meine Träume sind halt immer sehr heftig. Ja. Und ja, ich kann sie halt sehr kontrollieren und erzähle auch meinen engsten Freunden davon und sind dann teilweise auch ja nicht so, dass man dann sagen kann, also ich kann sie auf jeden Fall kontrollieren. Und immer wenn ich in einer Situation bin, dann weiß ich eigentlich, dass ich im Traum bin und dann kann ich dann auch Dinge machen. Aber der Unterschied ist einfach, dass ich, auch wenn ich dann weiß, dass ich im Traum bin, trotzdem Angst um mich habe. Also ich kann nicht einfach nur aus dem Fenster springen. Mhm. Und losfliegen, sondern das ist ein Gedanke, den ich jetzt im Traum hatte. Was ist jetzt, wenn ich jetzt meinen physikalischen Körper jetzt auch im Traum mitnehme, jetzt vom Fenster und dann auch quasi dann irgendwie dann tot da aufschlage. Mhm. Und ja, ich habe mir mal vorgenommen, beim nächsten Traum, das habe ich dann auch gemacht, also zu meinem Bett zu gehen und mich zu beobachten, wie ich da schlafe. Und das ist total strange gewesen, dass mir das dann in diesem Traum eingefallen ist. Eigentlich dachte ich, ich bin nur für diesen Traum jetzt eigentlich jetzt, hatte ich das vor, das zu erledigen und bin dann zu meinem Bett gegangen und das hat mich dann total geflasht, was mich, das, ganz klar, du liegst im Bett und träumst, dass du träumst und weißt, dass du träumst und willst dich dann real beobachten. Habe ich es richtig verstanden? Nein, also ich bin im Traum und wenn ich im Traum bin, weiß ich ja, dass ich im Traum bin. Genau, ja. So, okay, und da ist aber dann halt mein Bewusstsein funktioniert da anscheinend noch komplett, dass ich dann sage, also mich interessiert dann, wenn ich jetzt, also ich bin jetzt im Traum, in der Traumwelt und gehe jetzt, also um diese aktuelle Uhrzeit zu meinem Bett und gucke, was da los ist. Ja, also genauso meinte ich es auch. Ja, genau. Ja, okay. Und da bist du gucken gegangen. Ja genau, bin ich gucken gegangen und alles, was ich mir erdacht habe oder wo ich denke, dass mein Unterbewusstsein vielleicht das schon irgendwie da konstruiert, die Situation war überhaupt nicht die, ich vorgefunden habe, sondern eine, die mich total überrascht hat. Also ich habe erstmal ein leeres Bett vorgefunden. Oh, das ist sehr erschreckend. Genau. Und das Problem ist, dass ich, als ich dann auf das Bett dann zugegangen bin, sehe ich da so eine Kuhle drin. Ja. Und ja, beim näheren Betrachten sehe ich, dass da eigentlich doch jemand liegt, also so eine Kuhle, die sich da gerade bewegt, auf die Seite. Und, wer lag da? Ich weiß es ja nicht, das muss ja wohl ich wahrscheinlich gewesen sein. Das muss wohl du gewesen sein, ja. Genau, das ist ja aber ich habe wahrscheinlich, genau, das ist total crazy. Ja. Also ich sag dann, also irgendwie habe ich mich dann... Weißt du, was lustig gewesen wäre, wenn du diese Person, die da gelegen hat, die ja wohl du warst, wenn du da dran geklopft hättest an die Person, hallo, wach mal auf. So hatte ich mir das eigentlich vorgestellt oder alles andere, genau. Ja, aber hast du nicht gemacht? Nee, habe ich nicht gemacht. Ich habe mich da ja nicht gesehen. Ich sah ja nur, dass ich eigentlich da zwar liege, also das hat jetzt die Kuhle da irgendwie und dass die Kuhle sich da bewegt hat. Und in dem Augenblick, als ich da irgendwie gesehen habe, dass die Kuhle also sich verformt, habe ich gespürt, dass ich wach werde. Ja, aber ich glaube, das kennen wir alle so, diese Mischformen zwischen Traum und Realität, dass man irgendwie weiß, man träumt, aber man ist noch nicht richtig wach, aber man ist irgendwie so halb im Traum drin, das kenne ich auch. Aber solche Spielchen habe ich noch nicht gemacht, wie du. Das ist eine gute Idee. Ja, das sind die Spielchen, oder? Ja, Spielchen fangen ja manchmal auch auf der anderen Seite an, dass ich dann zum Beispiel in einem Raum bin und mich wirklich schnarchen höre. Mhm. Ich dann, ich höre mich auch tief ein- und ausatmen. Also diese Atmung, die man hat, wenn man zum Beispiel gerade wirklich im Traum ist, dieses komische rhythmische Atmen. Das höre ich dann. Also das heißt, ich bin wirklich dann im absoluten Tiefschlaf, aber ich registriere das total. Also, du hast noch viel vor und du kannst noch viel unternehmen. Demnächst klopfst du mal auf die Schulter von dem Typ, wenn du den da siehst im Bett. Ja, oder einen Kaffee trinken mit dem dann vielleicht. Liebe Hendrik, vielen Dank für den Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, tschüss. Auch, danke. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören, Mitmachen. Nächste Woche sind wir wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag, auch wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ein gutes Wochenende. Habt's nett. Bis dahin. Ciao.